Text 2. In einem Punkt ist jede Flasche dem Auto immer noch überlegen. Sie kann zu 100% als Altglas wiederverwendet werden. Doch auch bei unseren Autos haben wir schon eine Recyclingquote von 75% erreicht, obwohl die Wiederverwertbarkeit hier ein größeres Problem als beim Glas ist. Autos sollen wenig Benzin verbrauchen und müssen deshalb leicht sein. Sie sollen aber auch sicher und möglichst leise sein. Dies kann man auch in Zukunft am besten durch Kunststoffe erreichen. Aber Kunststoffe sind langlebige Materialien und lassen den Müllberg wachsen. Deshalb haben wir schon bei der Planung, Entwicklung und Fertigung unserer neuen L-Klasse an das Recycling gedacht und dafür gesorgt, dass möglichst viele Materialien wiederverwendet oder zumindest rückstandsfrei entsorgt werden können. Die Fahrer der neuen L-Klasse leisten also einen Beitrag für unser aller Zukunft. Sie schauen damit über den Stern auf ihrer Motorhaube hinaus auf den Stern, auf dem wir leben. Fernandez Lenz. Wir bauen die Automobile der Zukunft.